Wie haben sich dann die alten Patriarchen, die Propheten und all die anderen Gerechten des alten Bundes gerettet? Da gibt es ja doch ein paar, wie viele wissen wir natürlich nicht, aber ein paar wohl. Alle Gerechten des alten Bundes haben sich Kraft des Glaubens gerettet, den sie an den kommenden Christus hatten, durch den sie geistig schon dieser Kirche angehörten. Der Glaube, beziehungsweise könnte man hinzufügen, die Hoffnung auf den kommenden Christus, Glaube an den kommenden Christus, den versprochenen Erlöser, ja, dadurch gehören sie geistig schon der Kirche an, der wahren Kirche. Insofern ist die Kirche allumfassend, schon vor Christus sozusagen, die Kirche umspannt das ganze Erlösungswerk, einschließlich seit Adam und Eva, seit der Ankündigung des Messias.